What up, Edge. Ich kann sagen, ich bin zurück, mein Freund. Junge Wichser wollen fronten, als wär ich einer dieser Rapper im Bild. Was ist? Roller Scroller, das ist mein Shit. Oh yeah. Junge, guck ein Panzer nah, das ist die Renaissance, das ist die Avantgarde. Hier draußen ganz am Start. Oh nein. Und ich kack mir nicht ein. Ich wollte nie ein Gangster-Rapper sein. Ich bin nur ein Boy aus der Hood. Ich bring das Zeug aus der Hood. Das Neues aus der Hood. Wie ne neue Schlampe im Puff. Sie wollen wissen, ob die Schlampe schluckt. Diesen Schwanz jetzt boom. Guck hier, Junge, was ist passiert, Junge? Ich seh, wie sie draußen fremde Federn verlieren, Junge. Rilla ist hier, Junge. Die Artillerie ist hier, Junge. Pop, schieß, Junge. Atze, komm her, steht ein Mann in deinem Team, Junge. Ich hab Berlin hinter mir, Junge. Das ist mein Geschäft, das ist mein Laden hier. Ich bin mein eigener Chef, du kriegst die Sachen hier. Alles, was du willst, plus alles, was du brauchst. Komm hier rein, Junge, gib dein Cash aus. Das ist mein Geschäft, das ist mein Laden hier. Ich bin mein eigener Chef, du kriegst die Sachen hier. Alles, was du willst, plus alles, was du brauchst. Komm hier rein, Junge, gib dein Cash aus. Das hier ist echte Mucke, das hier ist Brechermucke. Reingehen, Ansagen schmeißen, das ist Verbrechermucke. Und glaub mir, dieser Riller braucht kein Beat. Dieser Junge aus dem Osten, most respected auf den Streets. Die Stimme ostdeutscher Jugendlicher, die sich die Zukunft sichern. Diese Jungs bauen draußen Scheiße, landen so vom Jugendsichter. Fucking Kreislauf, Atze, scheiß drauf, hol dein Scheiß raus. Beim Beißen jeder Hund beißt auch. Egal ob Pit oder Staff, halt deine Töne fest. Halt deine Leine kurz, sie gewöhnt sich ans Geschäft. Gewöhnt sich an den Chef, ich bin ein Hundeführer. Hol meine Jungs hier rüber. Schick meine Hunde rüber, okay. Und sie sind loyal bis aufs Blut. Laufen bei Fuß und warten ab, bis ich beiß ruf. Guck Wichser und dann ticken sie aus. Weißt du, Rilla ist hier baus. Das ist mein Geschäft, das ist mein Laden hier. Ich bin mein eigener Chef, du kriegst die Sachen hier. Alles, was du willst, plus alles, was du brauchst. Komm hier rein, Junge, gib dein Cash aus. Das ist mein Geschäft, das ist mein Laden hier. Ich bin mein eigener Chef, du kriegst die Sachen hier. Alles, was du willst, plus alles, was du brauchst. Komm hier rein, Junge, gib dein Cash aus. Ich mach das Ding hier klar, Rilla Urge, Killer Burst. Fronte besser nicht, sonst hast du rote Löcher in deinem Shirt. Was redest du vom Game und verkaufen 40.000? Junge, sag die Wahrheit, du rappst nur, weil ich's dir erlaube. Urge, Dog, Bot, Chef, ich bring den Winter in ein Zimmer. Ice Cream Man, ich kann machen, dass die Kinder zittert. Ist schon klar, Mann, dass uns Welten trennen. Ich war schon Major-Typ, da hast du beim Splash noch in einem Zelt gepennt. Du bist kein Konkurrent, nein, du bist mein größter Fan. Merk, wie Beef mit mir ist, wie pissend in ein Föhn zu rennen. Dann rede nicht, du bist kein G, du wohnst bei deinen Eltern. Ich zog aus dem Wohnheim in ne Bonzen-Gegend, jetzt ist Geld dran. Bald ist Chefetage, Rap ist nur noch nebenher. Nur um euch zu ärgern, die Peanuts sind nicht der Rede wert. Ich komm mit stumpfen Rost, sie kloppen dir dein Schädel leer. Mach ein Foto, schickes Riller, er sagt yeah, yeah. Ben.